ob die Übernahme römischer Staats- und Rechtsgedanken für die Deutschen ein Segen gewesen sei, so wird man gelinde Zweifel nicht unterdrücken können. Als die römische Kultur mit der germanischen in Fühlung trat, alterte sie bereits und befand sich im Niedergang. Der lateinische Bauer, durch die dauernden Kriege der Scholle entfremdet, zeigte schon zur Zeit der Gracchen abnehmende Bodenständigkeit. Was sich später römischer Bürger nannte, waren zumeist Söhne Freigelassener aus aller Herren Länder. Ein buntes Rassengemisch. Der Stolz und die Würde römischen Wesens war schon zu Beginn der Kaiserzeit längst dahin. Man braucht nur die beweglichen Klagen des römischen Dichters Horatius Flaccus über die Auri Sacra Fames, die verfluchte Geldgier, und über manches andere zu lesen, um zu begreifen, dass Rom von ödestem Materialismus beherrscht war. So sind wir berechtigt, bei dem Wolf, der Rotkäppchen verschlingt, auch an die materialistische Erwerbsgier zu denken, die gerade in unseren Tagen den deutschen Idealismus zu vernichten droht und aus dem Verlauf des Märchens die Hoffnung zu schöpfen, dass er einst durch das Geistmenschentum, für das Märchen durchweg das Bild des Jägers wählt, aus diesem unwürdigen Gefängnis befreit werden wird. Es war einmal eine kleine süße Dirn, so erzählt das Märchen. Die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber die Großmutter. Die schenkte ihr ein Käppchen von rotem Samt. Zu dieser kranken Großmutter schickte die Mutter das Kind mit Kuchen und Wein, dass sie sich recht daran labe, mit der Weisung, hübschartig zu sein, nicht gleich in alle Ecken zu gucken, guten Morgen zu sagen und nicht vom Wege abzulaufen. Im Walde begegnete ihm der Wolf, ohne dass es ahnte, was das für ein böses Tier war. Sie begrüßten einander ganz freundschaftlich, und Rotkäppchen verriet ihm auch die Wohnung der Großmutter. »Unter den drei Eichbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja wissen.« Um nun beide, Großmutter und Rotkäppchen, zu erschnappen, musste er Zeit gewinnen, und so sprach er, eine Weile neben Rotkäppchen hergehend, zu ihr: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so luftig hausen in dem Wald.« So ließ sich denn Rotkäppchen verleiten, für die Großmutter einen schönen Blumenstrauß zu pflücken. Inzwischen hat der Wolf die Großmutter verschluckt, sich in ihr Bett gelegt, ihre Haube aufgesetzt und die Vorhänge vorgezogen. Wie nun das Rotkäppchen verspätet eintraf, war ihm so wunderlich zumute, aber es glaubte, trotzdem ihm die Veränderung auffiel, dass die Großmutter im Bett läge, und fragte sie jene berühmten Fragen, die die Kinderherzen so gruseln lassen. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.« »Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann.« Dabei tat er einen Satz aus dem Bett, auf das arme Rotkäppchen und verschlang es. Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Dadurch wurde der Jäger, der eben vorbeiging, darauf aufmerksam gemacht. Es möchte der alten Frau etwas fehlen. So entdeckte er den Wolf, schnitt ihm mit der Schere den Bauch auf und befreite die beiden. Rotkäppchen holte geschwind große Steine. Damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und wie er erwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er niedersank und sich tot fiel. Der Jäger nahm den Pelz vom Wolf. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein. Und er holte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, du wirst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat. Diese echt kindliche Moral der Geschichte, wie überhaupt die ganze naive Frische der Erzählung, sind so recht dazu angetan, sich dem kindlichen Gemüt einzuprägen. Und doch steckt in dem ganzen Vorgang eine so schmerzliche Erfahrung der deutschen Geschichte, dass es gerade in unseren Tagen einer so unglaublichen Überlistung des Deutschen durch wölfische Tücke höchste Zeit ist, dass dem deutschen Volke die ach so vertrauensseligen Augen geöffnet werden. Die meisterhaft gewählten Kennworte sollen uns dazu verhelfen. Das ist zunächst die Großmutter, das weisheitsvolle Urmutterrecht, dessen Spuren wir in den eddischen Sagen auf Schritt und Tritt begegnen, die der Enkeltochter, dem deutschen Volke, eine Kappe aus rotem Samt geschenkt hat. Das deutsche Recht. Wie das Recht beschaffen war, das gibt das Märchen in vier Kennworten an. Wein, Kuchen, Eiche, Nusshecken. Der Wein entspricht der vierten Odrone und bezeichnet die Offenbarung des göttlichen Geistes. Das altarische Recht entsprang nicht menschlicher Willkür, sondern göttlicher Satzung und altheiliger Überlieferung. Der Kuchen hat in den ältesten Opferdiensten Beziehung zum Liebesleben. Er soll im Märchen andeuten, dass das Urmutterrecht in dem strengen, geheiligten Sippenverband wurzelt. Die Großmutter, das urarische Recht, ist schon krank und schwach geworden, erholt sich aber wieder durch den Genuss von Wein und Kuchen. Wir müssen wieder, wenn wir genesen wollen, statt des papierenden Paragraphenschwindelrechts, dessen Hochflut seit der Revolution fast noch schlimmer geworden ist, als die Papiergeldüberschwemmung, zu einem göttlichen Recht kommt, das aus der Tiefe der deutschen Seele in lebendigem Rechtsgefühl geboren und in dem festen Grunde des deutschen Sippengedankens verankert ist. Dieses Recht wurde unter freiem Himmel im Schatten der heiligen Banneichen gesprochen, von denen der Feldmarschall Hindenburg seinen eigentlichen Namen Benneckendorf trägt. In ältester Zeit war der Tingplatz durch Haselnusshecken umhegt. Dass der Wolf auf Rom zielt, dessen erste Könige von einer Wölfin, dem Sinnbild der Machtgier, großgesäugt worden ist, bedarf keiner weiteren Worte. Erst nachdem die alte deutsche Gerichtsbarkeit vom römischen Rechte verschlungen war, ging es auch dem deutschen materiellen Recht an den Kragen. Dabei kam Rom die Naturversunkenheit des deutschen Gemutes zustatten. Nach seiner ganzen Veranlagung nimmt der Deutsche eigentlich nur Weltanschauungsfragen ernst. Politische und Rechtsfragen vergisst er gerne über Blütenduft und Vogelsang, wie unser Märchen das so meisterhaft schildert. Rom und seine Helfer wussten dies und nutzten es weidlich aus. Denn sie haben große Ohren und ein langes Gedächtnis. Der Deutsche vergisst heute schon, was gestern gewesen ist. Die Täuschung, durch die sich das römische Recht anstelle des urarischen Sippenrechts gesetzt hat, kann nicht ewig währen. An seiner ungeheuren Gefräßigkeit, seiner selbstsüchtigen Gier, wird der römische Wolf erkannt. Wenn nur erst im Deutschen der Jäger, der göttliche Geistesmensch, erwacht ist, dann wird er das deutsche Recht aus der Gewalt derer befreien, deren Gott der Bauch, der materielle Genuss ist, die die ganze Welt sich versklaven möchten. Denn das Steingehege der deutschen Rechtswaltung können sie nicht vertragen. Das Rotkäppchen hat noch eine Fortsetzung. Ein anderer Wolf versuchte es in gleicher Weise, Rotkäppchen zu verführen, und sprang, als es ihm misslang, bei der Großmutter aufs Dach, auf Rotkäppchens Heimkehr lauernd. Die Großmutter merkte, was er im Sinn hatte. Sie ließ Rotkäppchen in einen großen Steintrog vor dem Hause Wasser tragen, indem sie tags zuvor Würste gekocht hatte, bis er ganz voll war. Gierig nach dem ihm in die Nase steigenden Geruch machte der Wolf den Hals so lang, dass er ins Rutschen kam und in dem großen Troge ertrank. Dieser Zusatz ergänzt die Haupterzählung vortrefflich. Er enthält eine tröstliche Zukunftsverheißung. Den Leuten, die jetzt bei uns aufs Dach gestiegen und oben auf sind, wird schließlich ihre eigene Gier zum Verhängnis werden. Sie werden kurz vor Erreichung ihres Zieles scheitern. Der Deutsche wird sich seines Ursprungs, seiner Urentstehung, Urast gleich Wurast oder Wurst, bewusst werden und wird auch die alten, geweihten Rechtsformen, den Steintrog, wieder neu beleben. Durch diese formelle und materielle Wiederherstellung des Rechts wird der römische Giergeist zugrunde gehen.